Wir feiern dieses Jahr, in diesen Tagen, das 100-jährige Jubiläum von zwei Weltkatastrophen, die nach außen hin vielleicht auf ersten Blick nicht zusammenhängen, aber ich hoffe, dass ich im Zuge meines Vortrags ganz klar werde darstellen können, dass diese beiden Katastrophen auch ursächlich sehr eng zusammenhängen. Zum ersten Teil meines Vortrags erlauben Sie mir bitte, dass ich Sie auf hohe See entführe, auf den Nordatlantik. Als am 10. April 1912 die Passagiere der Titanic in Southampton an Bord kamen und an der Jungfernfahrt des Schiffes teilzunehmen, fanden sie in ihren Kabinen das folgende Schreiben vor: Willkommen an Bord der unsinkbaren Titanic. Sie haben die richtige Wahl getroffen. Dieser Ozeanriese, modernstes und nach dem letzten Stand der Technik konstruiertes Produkt britischer Schiffsbaukunst, wird Sie am schnellsten und sichersten nach New York bringen. Unser Wetterdienst meldet Schönwetter, Sonnenschein und ruhige See für die gesamte Dauer der Überfahrt. Nebelbänken, Eisbergen werden wir auf unserer Nordatlantikroute zu dieser Jahreszeit nicht begegnen. Vertrauen Sie auch auf Ihren nächsten Kreuzfahrten oder Überfahrten wieder den Schiffen unserer Reederei. Gute Reise wünscht Ihnen die White Star Line. Der elegante Luxusliner verdrängte 66.000 Tonnen und war 300 Meter lang, etwa genauso lang wie dieses italienische Kreuzfahrtschiff, was jetzt gesunken ist, nicht ganz gesunken ist vor der italienischen Küste. Und weil Fracht und Maschinenraum in 16 Kammern aufgeteilt waren, die von 15 Schotten wasserdicht verschlossen werden konnten, hatte die Werft die Nachricht verbreitet, die Titanic sei unsinkbar. Sowohl der Werftleitung als auch der Reederei war freilich bekannt, dass das Schiff zwar mit 4 gefluteten Kammern noch schwimmen könne, mit 5 vollgelaufenen jedoch sinken müsste. Trotz eingehender Funkmeldungen anderer Schiffe über Eisbergsichtungen im Nordatlantik wird vom Kapitän der Titanic die Geschwindigkeit nicht herabgesetzt und bei sternenklarer Nacht gleitet sie am 14. April mit 25 Knoten über die spiegelglatte See und hat etwa 2/3 der Route zurückgelegt. Am Abend meldet die Brückenwache ein besorgniserregendes Absinken der Temperatur, was auf eine Anhäufung von Schollen und Eisbergen schließen lässt. Doch es bleibt bei voller Kraft voraus und dem eingeschlagenen Kurs. In den Salons der Titanic, im Palmengarten, im Luxusrestaurant à la carte, tummeln sich die Passagiere der ersten Klasse aus der Londoner High Society und des amerikanischen Geldadels. Ihre Kabinen kosten $5.000 pro Person, heute etwa das 10-fache oder das 100-fache, je nachdem, während die unter Deck in der dritten Klasse eingepferchten Auswanderer von einem Monatslohn von $30 damals nur träumen konnten. Um 23.40 Uhr erblickt der Ausguck vom Mastkorb aus in der finsteren See einen riesigen Schatten und meldet dem wachhabenden Offizier Eisberg voraus. Weil dieser nichts erkennen kann, hält er den Kurs und fährt Höchstgeschwindigkeit. Full speed ahead. Es vergehen 37 Sekunden, bis er den riesigen Eisberg vor den Bug ausmacht und im letzten Augenblick einen Strich Backbord ausweichen kann. Während der 30 Meter hoch aufragende Eisberg knapp an Steuerbord 8 daraus vorbeistreicht. Auf der Brücke verspürt man einen ganz leichten Stoß, so als hätte der Schiffsrumpf einen Poller gestreift. Erst jetzt befiehlt der erste Offizier Maschinenstopp. Jene, die in den Kabinen aufgewacht sind und steuerbords durch das Bullauge blicken, sehen eine weiße Eiswand hoch vorbeigleiten. Edward Smith, Kapitän der Titanic, beruhigt die verängstigte Lady Astor, die damals reichste Frau der Welt. Madam, even God could not sink the ship. Nicht einmal der Herrgott könnte dieses Schiff versenken. Die Passagiere an der Bar sehen, dass in ihren Gläsern die Eiswürfel etwas klappern, als dieser kleine Stoß passiert ist. Sie lachen darüber. Begleitet von Bruce Ismay, dem Präsidenten der Reederei, und von Thomas Andrews, Chefkonstrukteur der Werft, eilt der Kapitän in den Maschinenraum, um mit dem leitenden Ingenieur den Schaden festzustellen. Der Eisberg hat den Schiffsrumpf unterhalb der Wasserlinie in einer Länge von über 100 Metern aufgeschlitzt. Vom hereinströmenden Wasser sind bereits 5 Kammern überflutet. 5 Kammern. Das heißt, dass die unsinkbare Titanic nicht mehr zu retten ist. Das Todesurteil über die meisten Passagiere ist somit gesprochen. Um 0 Uhr und 5 Minuten des 15. April befiehlt Kapitän Smith, die Rettungsboote auszuschwingen, die Passagiere zu wecken und dem Funker das damalig verwendete Seenotsignal CQD zu senden. Zunächst kaum spürbar, dann immer schneller bekommt das Schiff Schlagseite und beginnt zu sinken. Sowohl der Reederei als auch den Offizieren war bekannt, dass für die 2007 an Bord der Titanic befindlichen Passagiere und Mannschaften lediglich 1178, also knapp die Hälfte, der Plätze in den Booten zur Verfügung standen. Nur der Hälfte. Wozu brauchte man eigentlich Rettungsboote für ein Schiff, das ja unsinkbar war? Eigentlich hätte man gar nicht Rettungsboote an Bord haben brauchen. Aber so kam es nun. Als der Kapitän den Befehl gibt, das Schiff zu verlassen, begeben sich die milliardenschweren Damen Guggenheim, Harper, Rothschild, Astor, begleitet von ihren Zofen, Dienstmädchen und Schoßhündchen, in aller Ruhe zu den Booten. Der Befehl Women and Children First wird von diesen mächtigen Industriebossen, Finanziers und Zeitungsherausgebern strikt eingehalten. Einige Ladies beschließen jedoch an Bord zu bleiben und das Schicksal ihrer Männer zu teilen. Und erst als die Damen der ersten Klasse wohl verstaut sind, dürfen nun auch die Damen der zweiten Klasse zusteigen. Der Aufgang zum Bootsdeck ist den Passagieren der dritten Klasse selbstverständlich verwehrt. Die Eingänge, die Türen vom Unterdeck hinauf, zweites Deck, Oberdeck, sind abgeschlossen. Bewaffnete Matrosen haben den Befehl, auf Persons of Lower Classes scharf zu schießen. Denn wo käme man dahin, wenn das einfache Volk zu den Booten gehen wollte, sich womöglich retten zu wollen, den anderen Damen der zweiten und der ersten Klasse womöglich auch die Plätze streitig machten. Als die Boote ablegen, ziehen sich die Männer in die hell erleuchteten Salons zurück, wo das Bordorchester bis zuletzt Ragtime und Foxtrot aufspielt. Ein einziger Passagier der ersten Klasse hat sich als Frau verkleidet, in ein Boot geschwindelt. Es ist ausgerechnet Bruce Ismay, Präsident der Reederei. Um 2.20 Uhr versinkt die Unsinkbare und um 4 Uhr erreicht das Schiff Carpathia die Unfallstelle und beginnt mit der Bergung der Geretteten. Die 18 zu Wasser gelassenen Rettungsboote sind nur ein Drittel bis halb voll. Immerhin werden ihnen insgesamt 651 von diesen 2207 Menschen das Leben verdanken. Und weil nur ein einziges Rettungsboot zurückrudert zur Untergangsstelle, um nach Überlebenden zu suchen, werden von den 1600 im eisigen Meer treibenden Passagiere of lower classes und Matrosen nur 13 gerettet. Die Insassen der in sicherer Entfernung dümpelnden Boote werden später den von immer leiser tönenden Hilferufen berichten, der über 1000 Ertrinkenden, die nach längstens 30 Minuten in den eiskalten Fluten versinken und verstummen. Die Angaben offizieller Stellen über die Zahl der Ertrunkenen schwanken zwischen 1490 und 1653. Sowohl Kapitän Smith als auch Chefkonstrukteur Andrews gehen mit dem Schiff unter. Der mit den Frauen gerettete Bruce Ismay wird von aller Welt gemieden und verachtet, in seiner schottischen Heimat verfemt und einsam sterben. 80% der Passagiere der ersten Klasse haben die Jungfernfahrt der Titanic überlebt, jedoch nur 5% jener der dritten Klasse. Woher kamen diese? Man weiß das inzwischen aus Passagierlisten. Sie sind ausgewiesen statistisch als Österreicher, weil sie Bewohner waren des alten Kaiserreichs. Sie waren also keine Deutsch-Österreicher. Zum Großteil kamen sie aus Polen, aus Galizien, aus der Slowakei, aus anderen Teilen der Monarchie, einfache Auswanderer. Es waren kaum Deutsche dabei, weil damals wären deutsche Auswanderer über Bremerhaven oder Hamburg gefahren, Franzosen ebenso wenig. Und der größte Teil, das waren als türkische Bürger ausgewiesene Libanesen, Armenier und Syrer. 5% von denen haben überlebt. Zusammenfassung, meine Damen und Herren. Zwecks Erzielens eines höheren Aktienkurses und höherer Profite hatte sich eine kleine Clique britischer Investoren, Reeder, Industrielle verschworen, den Tod von mehr als 2000 Passagieren und Mannschaften zu riskieren, die sich im Glauben an medial und marktscheierisch verbreitete Anpreisungen und Zusicherungen, ihre neueste Schiffskonstruktion sei unsinkbar, am 10. April 1912 an Bord der Titanic begeben, um am sichersten und schnellsten von Europa nach New York zu gelangen. Obwohl die Konstruktion unerprobt war, hatten die Verantwortlichen von Werft und Reederei auf Sicherheitsmaßnahmen verzichtet, Kurs und Geschwindigkeit so festgelegt, als gelte es, eine sommerliche Mittelmeerkreuzfahrt zu planen. Weil vom Anfang an schiffsbautechnische Konstruktionsfehler vorlagen und gebotene Vorsichtsmaßnahmen sträflich vernachlässigt worden waren, war die Katastrophe vorprogrammiert. Nicht nur Eisberge, sondern jedes Riff, jede schwere See, jede Kollision hätte ein Absaufen der Titanic herbeiführen können. Wäre sie nicht in den Eisberg gekracht, sondern unbeschädigt an der Freiheitsstatue vorbei in den New Yorker Hafen eingelaufen, hätten die Verantwortlichen ohne Bedenken ihren dank neuen Streckenrekordes erworbenen Wettbewerbsvorteil genützt, um Kabinenpreise zu erhöhen. Ein Dutzend neuer Luxusliner derselben Type mit genau denselben Konstruktionsfehlern zu bauen. Aktienkurse und Rendite wären in die Höhe geschossen. Doch die Hochseespekulanten hatten Pech. Aus niederen Beweggründen hatten sie hochgepokert und alles verloren. Gemäß damals noch hochgehaltenen sittlichen Normen und geltenden Moralgesetzen und Wertvorstellungen fielen sie in Acht und Bann und wurden als Verbrecher gebrandmarkt. Der Kapitän und die mitgereisten für die Katastrophe verantwortlichen Herren der Werft und Reederei waren Briten und blieben deshalb mit einer schändlichen Ausnahme auf der Brücke und gingen gemäß abendländischen Ehrenkodex mit ihrem Schiff in die Tiefe. Im selben Jahr, 1912, war es einer kleinen, einflussreichen Clique von privaten Bankiers und Financiers, die zumeist von der New Yorker Wall Street aus ihre Geschäfte betrieben, nach langer, dollargepolsterten Überzeugungsarbeit in Washington sowie der Finanzierung von Woodrow Wilson, des dann später siegreichen Kandidaten der Demokratischen Partei bei den Präsidentschaftswahlen des Jahres 1912 gelungen, einen ausschlaggebenden Einfluss auf die amerikanische Finanz-, Wirtschafts- und Außenpolitik zu gewinnen. Im Gegenzug für die erhaltene Wahlkampffinanzierung, es waren schon 3 Wahlen vorher vergangen, ohne dass die Demokraten gewonnen hatten, die Kandidaten, es waren die Republikaner. Und nun endlich waren die Demokraten dran und waren bereit, ihre Seele zu verkaufen, um ans Geschäft zu kommen, nämlich Präsidentschaft zu erringen. Im Gegenzug für diese erhaltene Wahlkampffinanzierung übertrug Wilson seinen Financiers an der Wall Street das alleinige Recht, die amerikanische Währung zu verwalten und zu kontrollieren, entgegen der amerikanischen Verfassung, der Constitution. Bundeskredite im Auftrag der amerikanischen Regierung zu vergeben und Dollarnoten zu drucken, ohne Rückfrage, ohne Genehmigung, sie hatten das zu verwalten. Und daher für diese Leistungen, unter Anführungszeichen, Zinsen einzustreichen. Und zwar 6%. Bis heute. Diese Verschwörung von Financiers und Politikern gelang es kurz vor Weihnachten 1913, wenige Tage vor der Weihnachtsfeier, in einer Nacht- und Nebelaktion die Überrumpelung der wenigen feiertagsbedingt noch anwesenden Abgeordneten des Kongresses und des Senats in Washington. Das entsprechende Gesetz, Federal Reserve Act, wurde von ursprünglich 14, später auf 12 reduzierten regionalen, über die ganzen USA verstreuten Privatbanken durchgedrückt, die jeweils den Namen Federal Reserve Banks trugen oder tragen durften und von denen nur, bis heute, nur die Aktionäre wissen, wem sie tatsächlich gehörten. Es wurde mit dem Zusatzartikel, also dieses Gesetz, versehen, dass Maßnahmen und Entscheidungen seines rein privaten Führungsgremiums, das Federal Reserve Board, also das Management, Aufsichtsrat und so weiter, weder von der US-Regierung noch von bundesbehördlichen amerikanischen Revisionsinstanzen jemals kontrolliert werden durften und auch bis heute, meine Damen und Herren, niemals kontrolliert überprüft wurde. Die Federal Reserve besteht also jetzt, wir feiern Ende dieses Jahres, 100 Jahre Federal Reserve. Die drucken Geld, das nichts kostet. Das ist der Eselstrecktisch der Weltwirtschaft und das wird nicht kontrolliert. Die leben im luftleeren Raum und wirken im luftleeren Raum. Der Erlass des Federal Reserve Act bedeutete erstens das Übertragen der Kontrolle über die Finanzen eines mächtigen Staates und seiner damals 120 Millionen Einwohner an eine Handvoll international eng vernetzter privater Financiers, deren Motive und Entscheidungen nicht hinterfragt werden durften. Zweitens das Geschenk eines Perpetuum mobile zur kostenlosen Geldschöpfung und Vergabe von Krediten in unbegrenzter Höhe sowie der Einhebung von Zinsen in der Höhe von 6% in alle Ewigkeit. Ihre Geldmaschine würde die Herren der Federal Reserve fortan in die Lage versetzen, dank Auszahlung reichlich bemessener Subventionen, in Österreich nennt man das Anfütterung, fortan in die Lage versetzen, Fördermittel, Bestechungsgelder an die richtigen Leute und einen entscheidenden Einfluss auf Entwicklung und Gestaltung von Politik und Wirtschaft in den USA auszuüben. Meine Damen und Herren, jeder weiß, dass es heute in Europa genauso derselbe Fall ist. Wir lernen, von Amerika lernen, das heißt siegen lernen, so wie es, glaube ich, hierzulande vor einigen Jahrzehnten noch hieß, von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen. Wir lernen siegen in der EU. Wir haben jetzt den ganzen Salat. mit dem Euro. Kein Wunder, dass diese plötzlich in Milliarden schwimmende, niemandem Rechenschaft schuldende oder gar zu Loyalität verpflichtete, auserwählte kleine Geldelite keine Zeit verlor, ihre grenzenlosen Möglichkeiten voll auszuschöpfen und zu erweitern. Wie die britischen Schiffseigner und Werftbesitzer, die im selben Jahre eine Verschwörung zur Beherrschung des nordatlantischen Seeverkehrs unternommen hatten, kamen die Geldmogulen an der Wall Street gleich zu Beginn des Jahres 1914 überein, eine Verschwörung zur Ausweitung ihrer Macht zu bilden. Anders als die Titanic fuhr und fährt auch heute noch die Federal Reserve unter keiner Flagge, es sind ja private Bankiers dahinter, und diese Federal Reserve war und ist in keinem Land registriert, niemand weiß, wer die Besitzer sind und wo sie sitzen, und benötigt keinen Heimathafen. Wem gehörten denn diese Bankhäuser an der Wall Street? Wer waren die Hintermänner des Federal Reserve Systems? Es waren die allmächtigen Herren der Weltfinanz, nämlich das Haus Rothschild in London, Rothschild, Rothschild in Paris, in Wien, in New York vertreten von Paul Warburg und das Bankhaus Morgan. Die Bank Samuel Montague in London, die Banken Lazare Frères, Erlanger, um nicht zu sagen Erlanger, Bamberger, Bamberger aus Paris, die Banken Chase Manhattan, Lehman Brothers, Kuhn und Loeb, Goldman Sachs, Rockefeller's Bank of America, allesamt in New York. Ferner die politischen Drahtzieher Louis Dembitz Brandeis, Sidney Weinberg, Jakob Schiff, die Präsidentenberater Oberst Mandelhaus, Felix Frankfurter, Bernhard Baruch, Henry Morgenthau Senior, Samuel Untermeier und so weiter, man könnte das fortführen, die kaum 20 Jahre später mehrheitlich auch dem Präsidenten Franklin Roosevelt dienen werden. Erstaunlich, wie häufig doch diese meisten Familiennamen, mal solo, mal als Compagnons, mal vereint in Matrimonio, auch nach 100 Jahren in den Wirtschaftsnachrichten und den täglichen Börsennachrichten immer wieder auftauchen. 1912 war es also den Finanzverschwörern gelungen, mit dem Polit-Establishment ihres Gastlandes einen Teufelspakt zu schließen. Sie begannen, die Ambitionen des amerikanischen Präsidenten zu schüren, seine teuren und weitgesteckten Pläne zu fördern. Je mehr sie an diesen verdienten, umso gieriger wurden sie. Längst genügten ihnen die kargen Gewinne nicht mehr, die sie aus der real produzierenden Wirtschaft herausschlagen konnten. Nein, sie erhöhten die Einsätze, provozierten Krisen in Süd- und Mittelamerika, finanzierten die Entente 1917 gegen Deutschland und Österreich-Ungarn, um eben in den Krieg einzutreten, Amerika in den Krieg hineinzuzwingen, um den Sieg der Engländer und Franzosen herbeizuführen und dadurch ihre Milliardenschulden samt Zins und Zinseszinsen an die Wall Street zurückzahlen konnten. Klar, denn das Wichtigste für Geldverleiher, das wusste schon Rothschild selig in den napoleonischen Kriegen, dass man nur borgen soll dem späteren Kriegsgewinner. Borgt man dem Verlierer, hat man gehabt der Pech. Und daher, das wollten die nicht. Diesen Krieg der Profiteure finanzierte das amerikanische Volk dritter Klasse. Nicht nur durch die Entsendung im Ersten Weltkrieg von 1,5 Millionen Soldaten. Was hatten amerikanische Boys zu tun gegen Deutschland? Was hat ihnen Deutschland angetan? Das war ein durch Propagandafeldzug erzwungene eine Beteiligung, auf das die Wall Street ihr Geld wieder hereinbekommt. 1,5 Millionen Soldaten nach Europa, sondern auch mit saftigen Kriegssteuern belegt und der Entrichtung eines beträchtlichen Blutzolls bestraft, die Amerikaner. Als nach Abschluss der Friedensdiktate von Versailles, Trianon, Saint-Germain Neuilly und Sèvres Bilanz gezogen wurde, da lagen Deutschland, Österreich, Ungarn, die Türkei am Boden. Versank Russland im bolschewistischen Chaos, waren die sogenannten Siegermächte Großbritannien, Frankreich und Italien total pleite und schuldeten der Wall Street über 20 Milliarden Goldfranken und Golddollar, damals eine ungeheure Summe. Und weil kein Land zahlen konnte, einigten sich die Siegermächte auf die einfache Formel Les Boches payent tout. Die Deutschen zahlen für alles. Hat sich daran was geändert, meine Damen und Herren? Und sehr bald mussten die vom Krieg schwer betroffenen Bürger, Arbeiter und heimkehrenden Soldaten auch der Siegermächte Frankreich, England und Italien erkennen, dass auch für sie die siegreich überlebenden humanen Ressourcen dritter Klasse von den Financiers und Kriegstreibern, für deren Interessen sie 4,5 Jahre geblutet und gehungert hatten, weder Schwimmwesten noch Rettungsboote vorgesehen waren. Da zur Erringung der Weltherrschaft ihre Kriegsgewinne nicht mehr ausreichten, begannen diese Globalisierer mit allem Erdenklichen zu spekulieren und auf alles, was nur schnellen, unkontrollierbaren Reibach versprach, Wetten abzuschließen. In den Tempeln der Federal Reserve liefen deshalb in den 20er und 30er Jahren die Notenpressen auf Hochtouren. Die Aktienkurse an den amerikanischen und europäischen Börsen fielen ins Bodenlose. Millionen Bauern, Arbeiter, Gewerbe- und Handelstreibende, Rentner, Unternehmer ertranken in einer Flut wertlosen Papiergeldes. Es folgten die großen Depressionen, die von Arbeitslosigkeit, Inflation und sozialen Unruhen begleitet wurden. Das Federal Reserve System hatte zum ersten Mal Schiffbruch erlitten. Und weil die am Crash Schuldigen keinen Ehrenkodex kannten, jedenfalls keinen abendländischen, verloren sie zwar Schiff, Mannschaft und Maus, doch keiner von ihnen sein wertloses Leben, wertvolles Leben. Und sofort gingen sie daran, die Titanic zu heben, ihr Monopol, ihr Perpetuum mobile zur Geldschöpfung aus dem Nichts schnell wieder in Gang zu setzen. Nach wohlbewährter Strategie gingen sie in den 30er Jahren daran, neue Krisenherde zu schaffen und Kriege zu schüren. Und dank nachhaltiger Beeinflussung des amerikanischen Präsidenten, diesmal Franklin Roosevelt, erfolgreiche Überzeugungsarbeit bei den britischen, französischen, polnischen Kriegsparteien und Parlamentariern sowie zunehmender Kontrolle über amerikanische und westeuropäische Medienkonzerne, Nachrichtenagenturen, Filmproduzenten gelang es ihnen 1939, Europa und Asien 1941 auch ihr Gastland USA zwecks Besicherung ihrer Multimilliarden-Dollar-Kredite und Investitionen in den Zweiten Weltkrieg zu hetzen. Als Ende August 1945 die Waffen schwiegen, lagen Europa und weite Teile Asiens in Trümmern. Waren Deutschland und Japan militärisch besetzt? Hatte die Auflösung der europäischen Kolonialreiche eingesetzt, standen die meisten Länder der Welt unter Einschluss der siegreichen Sowjetunion und der Vereinigten Staaten von Amerika bei den Wucherern an der Wall Street sehr tief in der Kreide. Dank Schaffung neuer Instrumente zur Festigung ihrer Weltherrschaft, wie zum Beispiel UNO, NATO, Southeast Asian, also SEATO, World Health Organization, UNESCO, Weltbank, Internationaler Währungsfonds, UNRWA, Marshallplan, besonders Marshallplan, eine tolle Idee, auch so ein geborgtes Glück, gelang es dieser kleinen Elite von Geldverleihern, Stufe um Stufe dem Ziel näher zu kommen, in Europa durch die Schaffung der EU, ihre Herrschaft über ein globales Imperium anzutreten, in dem die Sonne nie mehr untergehen würde. Zusammenfassung. So wie sich einst die Verantwortlichen für die Titanic-Katastrophe zum Zweck persönlicher Bereicherung gegen ihre Mitmenschen verschworen hatten, arbeitet seit fast 100 Jahren eine erlesene Clique von privaten Financiers im Verborgenen daran, zum Zweck persönlicher Bereicherung die Kontrolle über Währungen und Finanzsysteme aller Völker der Welt zu erringen. Während die Verantwortlichen an der ersten Katastrophe für ihren Frevel bestraft wurden, sind die Verantwortlichen an der zweiten Katastrophe, die aus niederen Beweggründen nicht gezögert haben, Weltkriege, Revolutionen, Hungersnöte zu provozieren und dabei den Tod von Millionen und Abermillionen Asiaten, Afrikaner, Europäer, Amerikaner auf Schlachtfeldern, in Arbeitslagern, bei Hungerskatastrophen in Kauf zu nehmen. Wie schön ist dieses deutsche Wort, in Kauf nehmen. Das Leid von Millionen, Milliarden Menschen in Kauf zu nehmen. Und für diesen Kauf wollen wir die betroffenen Völker, die betroffenen dritte Klasse, wir haben sie bisher nicht zur Rechenschaft gezogen. Wir haben ihnen die Rechnung noch nicht präsentiert. Sie schulden uns Millionen mal Milliarden Unzen Gold. Wir aber, das Volk, wir wollen nicht ihr Geld für das Blut, das vergossene Blut von Generationen, Europäer, Asiaten, was auch immer, Amerikaner. Wir wollen auch nicht ihr Gold für die vergossenen Tränen unserer Mütter, Großmütter, Bräute, Töchter. Nein, sie mögen ihr Gold, ihr Geld behalten, ihre Silberlinge. Was wir, glaube ich, wollen, ist Gerechtigkeit, Wahrheit. Und dass endlich wir über Politiker, Staatsmänner verfügen, die nicht fremden Interessen dienen, sondern uns oder ja den Völkern. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Aber die Wall Street sieht das anders. Wir erinnern uns, vor 2 Jahren stand Herr Lloyd Blankfein, der Präsident der Bank Goldman Sachs, vor einem Hearing, einer Anhörung vor dem Senat und wurde gefragt, warum Sie so gelten, so nur spekulieren am Volk vorbei, an realem Geschäft vorbei. Und Lloyd Blankfein hat das nicht verstanden, die Frage. Er hat gesagt, wir erfüllen doch Gottes Werk. Nachzuschauen im Alten Testament, bitte sehr. Welche Lehren und Erkenntnisse ziehen wir aus dem Gesagten, aus diesen Tatarenmeldungen, die uns mit oder ohne Schlaftabletten von Medien und Politikern und sogenannten Experten tagtäglich schaumgebremst und in kleinen Dosen verabreicht wurden? Erstens die Erkenntnis, dass unsere Staatslenker im Auftrag der Globalisierer den Euro auf Kosten des Volkes retten müssen, so wie es Frau Merkel gesagt hat, ohne Euro gibt es kein Europa. Ich meine, allein der Unsinn dieser Aussage, aber das zeigt nur die Richtung, auf das die Utopie einer europäischen Gemeinschaft und des Weltfinanzsystems der Wucherer gerettet werden kann. Zweitens die Erkenntnis, dass unsere Staatslenker die gegenwärtige Finanzkrise zum Anlass nehmen, um die nationale Wirtschafts- und Budgetpolitik der EU, der einzelnen EU-Mitgliedstaaten aushebeln und einer weiteren Globalisierungsbehörde namens EU-Wirtschaftsregierung zu unterstellen. Drittens, die Erkenntnis, dass die Regierungen der Euro-Staaten samt EU-Kommissionen und EZB mit geradezu lichtgeschwindigkeitsverdächtiger Eile jederzeit in der Lage sind, Finanzrettungspakete in der Höhe von Billionen Euros zur Verfügung zu stellen. Nicht den Völkern, nicht etwa zur Sicherung von Renten, Krankenversicherungen, Arbeitsplätzen ihrer eigenen Völker, nein, sondern nur für die in Finanzbredouille geratenen Großbanken und vom Staatsbankrott bedrohten Euroländer. Und wie immer haften wir, die Steuerzahler dritter Klasse. Vierte Erkenntnis, dass sowohl unsere Politiker als auch die Auftragskläffer der Lizenzmedien von den auf uns Bürger zukommenden Belastungen, in den Medien lesen oder hören wir das tagtäglich, sie sprechen oder schreiben von den Belastungen im Affirmativ und sie sprechen von den auf die Geldwirtschaft zukommenden Bankensteuern oder Abgaben stets nur im Konjunktiv. Man sollte, man müsste, man könnte eigentlich, aber es wird nie geschehen. Fünftens die Erkenntnis, dass wir das Volk von Seiten der für die Weltfinanzkrise verantwortlichen Börsianer, Spekulanten und Wucherer nie, aber sicher niemals, ein Eingeständnis von Scham, ein Wort des Bedauerns zu hören bekommen werden, sondern geschweige denn auch der Bereitschaft, Wiedergutmachung zu leisten an die Völker. Niemals. Sechstens, die Erkenntnis, dass seit 100 Jahren dieselben Seilschaften am Werk sind, um die Reichtümer aller Völker der Welt unter ihre Kontrolle zu bringen. In der gegenwärtigen Weltfinanz- und Eurofinanzkrise sind die ausgebeuteten Griechen, Spanier, Italiener die Ersten, die auf die Straße gingen und forderten, dass die Hintermänner der Katastrophe nicht ungeschoren davonkommen dürfen. Wann, darf doch gefragt werden, werden auch die bisher Geduldigsten marschieren? Schon Lenin selig wusste, dass in Deutschland nie eine Revolution ausbrechen würde, denn hier sei es verboten, das wusste er, den Rasen vor den Palästen der Machthaber zu betreten. Siebtens die Erkenntnis, dass die Utopie einer gleichgeschalteten Europäischen Union auf einen Denkfehler der Globalisierer beruht. Und auch jetzt glaube ich, langsam fängt sogar unsere Politkaste der EU an zu begreifen, dass eine europäische Gemeinschaft nie existierte, genauso wenig wie eine europäische Nation oder ein Europäervolk existieren kann und es weiterhin nur europäische Völker mit ihren verschiedenen Kulturen und Traditionen geben wird, die sich ihrer Partikularitäten noch lange erfreuen werden. Gott sei Dank. Achtens, die Erkenntnis, dass im Laufe der letzten Jahre immer mehr Völkern gelungen ist, sich vom Würgegriff der Globalisierung zu befreien. Die Rede ist von den Staaten der SCO, also Shanghai Cooperation Organization. Es gibt auch die deutsche Abkürzung SOZ, also Shanghai Organisation für Zusammenarbeit, der sich Russland, China, Indien, Iran, Venezuela, Bolivien, Ecuador und einige mehr, wie man sieht, alles am Schurkenstaaten angeschlossen haben und sich der Vereinnahmung durch die von den USA aus betriebenen Globalisierung zu erwehren. Warum sollte dies nicht auch den europäischen Völkern gelingen? Und neuntens schließlich die tröstliche Erkenntnis, dass letztendlich auch diese Spekulationstitanik, weil sie eben ihrer Vorläuferin aufs Haar gleicht, zerbersten wird und die Hoffnung, dass diesmal auch die fetten, von uns gemästeten Ratten mit ihr untergehen.